Electric Kingdom. Star Wars Battlefront Beta ist in aller Munde. Endlich darf auch das gemeine Fußvolk, sprich wir, ausprobieren, was sich DICE überlegt hat, was man aus einer Star Wars Lizenz shootermäßig alles machen könnte. Ich habe im Vorfeld viel gelesen, mir viel angeschaut. Ich bin kein großer Star Wars Fan, das sage ich gleich dazu, aber mich hat das natürlich schon interessiert, was DICE da jetzt raushaut. Ja, also der Hype ist ja wirklich enorm groß gewesen. Viele waren total begeistert von dem, was man auf der E3 gesehen hat, manche auch nicht so sehr. Ich gehöre zu denjenigen, die damals gesagt haben, ja gut, hat mich bis jetzt eigentlich relativ kalt gelassen. Dabei bleibe ich jetzt auch, also es ist nicht so, dass ich die Beta gespielt habe und schon das Spiel vorbestelle. Ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt. Es macht auf jeden Fall Spaß. Egal, ob man mit einem Kumpel zusammenspielt oder alleine. Also ich habe mit dem Chris zusammen diese Missions gespielt und natürlich dann auch im Multiplayer. Und das macht alles zwar Spaß, aber man merkt schon, dass es fühlt sich für mich nicht an wie so ein Vollpreisspiel. Ich kann es nur so sagen. Also für 70 Euro würde ich mir dieses Spiel, glaube ich, nie im Leben holen. Es ist mir ein bisschen dünne, also das ganze Spiel. Die Missions, ja, geht so. Kann man auch alleine spielen. Macht im Koop natürlich mehr Spaß, wenn da die Wellen angerannt kommen. Wirkt auf mich jetzt so ein bisschen einfach. Liegt auch daran, dass man den Schwierigkeitsgrad in der Beta nicht verstellen kann. Sprich, man kann diese Wellen nur auf normal spielen. Dann ist es wirklich ein bisschen leicht. Ich bin mir sicher, wenn du später die Wellen Schwierigkeitsstufe nach oben stellen kannst, dann wird das Ganze auch nochmal interessanter. Ich habe auch gelesen, dass es nicht nur 6 Wellen geben soll, sondern 10. Also für diejenigen, die es nicht gespielt haben, die Beta nicht ausprobiert haben, das ist so, du rennst halt mit deinem Kumpel im Koop durch deine Welt und musst dich praktisch gegen verschiedene Wellen Sturmtrupper, sagt man glaube ich auch so, Sturmtrupper zur Wehr setzen. Und dann kommen noch ein paar AT-ATs und so. Also das ist alles ganz niedlich gemacht, aber ja, so richtig bei der Stange hält mich dieser Modus nicht. So, dann geht man natürlich auf das, was man eigentlich erwartet von einem Multiplayer, sprich auf die Maps und zockt da ein bisschen. Auch das haben wir gemeinsam gemacht. Ich und Chris haben versucht, ein paar Pots zu claimen, wie die Fachleute sagen. Das hat Spaß gemacht, das macht auch, also mir macht Multiplayer-Spielen mit einem Kumpel online immer Spaß, das ist gar keine Frage. Was mir jetzt hier besonders gut gefallen hat, um mal wirklich auch was Positives herauszustellen, ist, dass der Einstieg für so Shooter-Noobs wie für mich relativ leicht ist. Du musst dich halt nicht um irgendwelche Munition kümmern, die Waffen sind nicht allzu unterschiedlich, also selbst wenn du erst später dazukommst, ist das nicht so, dass die anderen die mega Waffen haben und dich halt sofort kalt machen können. Nee, du kannst auch mit deiner komischen Laserpistole relativ gut mithalten. Das erleichtert es für mich enorm, da irgendwie überhaupt ein paar Kills zu landen. Ich habe das Problem gehabt bei Hardline und bei Battlefield 4, dass ich einfach dann zu spät eingestiegen bin. Und mal ganz davon abgesehen, dass ich einfach nicht die Skills hatte, um mithalten zu können, fehlten mir natürlich dann auch die Waffen und das Equipment, was man sich im Laufe der Wochen und Monate dann erspielt, um wirklich hier ernstzunehmend Spaß entwickeln zu können. Weil das ist halt das große Problem, wenn du wie ich noch nie oder wenig Shooter gespielt hast, steigst dann in eine Welt ein, die es schon seit einem Jahr gibt, kriegst halt ständig auf die Mütze und das machst du dann 3-4 Mal und danach hast du keinen Bock mehr. Du musst dich aber eigentlich durch dieses Tal der Tränen durchkämpfen, um dann später selber dir Sachen zu erspielen, um zu lernen, um besser zielen zu können und dann kannst du natürlich auch mithalten und hast Erfolgserlebnisse. Ich finde, die Erfolgserlebnisse haben sich hier bei Battlefront enorm schnell eingestellt. Also ich habe meine erste Multiplayer-Erfahrung auf Hoff gesammelt und bin da halt rumgedüst und das ging auch relativ gut. Man konnte aus meiner Sicht relativ leicht Kills erzielen und der erste geile Moment war natürlich, als ich dann Darth Vader da auf einmal erspäht hatte. Später habe ich ihn dann sogar erledigt. Das war natürlich schon irgendwie ein geiler Moment. Und sowas hält mich dann bei der Stange. Wenn du dann mal so ein paar Pots dir greifst, wenn du halt einfach auch mal siehst, okay, ich habe mehr Kills, als dass ich selber gestorben bin. Das ist für mich schon ein Riesenerfolg oder ich bin nicht Letzter. Und das ging jetzt hier bei Battlefront relativ leicht. Deshalb ist das schon ein Spiel, was ich auf meiner Liste habe, sage ich jetzt mal. Also ich habe es bis zu diesem Wochenende eigentlich ausgeschlossen, dass ich mir Battlefront hole. Jetzt denke ich darüber nach, weil ich könnte mir vorstellen, dass ich mich hier in dieses Shooter-Genre so ein bisschen reinspielen könnte. Also ich glaube, dass man hier sehr, sehr gut lernen kann, wie man zielt und wie man sich einfach auf so Multiplayer-Maps verhält. Ich glaube, dafür ist dieses Spiel richtig gut. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es bei GameStop dann die 9,99er-Aktion gibt, dass ich da dann zuschlagen würde. Ich mache aber ein Fragezeichen dahinter, weil ich das Spiel, den Umfang des Spiels insgesamt zu dünn finde, um hier wirklich 60, 70 Euro abzudrücken. Und muss mal abwarten. Also ich glaube, ich mache so, wenn das Spiel dann draußen ist, warte ich mal ab, guck mir ein paar Twitch-Streams an, was man jetzt alles machen kann, wie die Wellen sich verändern, wenn man die Missions spielt, wie vielleicht weitere Maps aussehen und ob das Ganze auch noch ein bisschen besser ausbalanciert wird, weil das ist mir auch aufgefallen, wenn du diese große Hoff-Map spielst, bist du als, wie heißen denn die Vögel, also als die Guten relativ unterlegen. Also das ist relativ schwierig, da Erfolge zu erzielen. Das wirkt mir so ein bisschen schlecht ausbalanciert. Vielleicht machen sie da auch noch was. Aus meiner Sicht bräuchte es das, um mich wirklich dann letzten Endes zu überzeugen. Aber für einen schmalen Taler wäre ich sofort dabei. Ich glaube, der Chris ist total überzeugt von dem Spiel. Er sagt zwar auch, ja, ist ein bisschen vom Umfang her dünn, aber der Spielspaß ist halt super. Ist halt sehr hoch. Also, ja, wie gesagt, ich könnte mir das gut vorstellen, nächtelang mit Freunden online das Ding zu spielen. Und ich glaube, wenn man das über ein Spiel sagen kann, ist das schon ein erheblicher Kaufgrund. Das reicht dann schon, um zu sagen, okay, ich investiere hier mal Geld, aber 70 Euro würde ich nicht bezahlen. Insgesamt, ich vergebe jetzt hier auch einfach mal ein Ranking. Ja, also wenn wir das schon bei Filmen machen, dann machen wir das jetzt auch einfach bei Spielen. Insgesamt würde ich dieser Beta 7 von 10 Punkten geben. Definitiv ein Spiel, das man sich, sollte man eine PS4 zu Hause haben, ich weiß gar nicht, ob es die Beta auch für Xbox One gibt. Wahrscheinlich gibt es keine Xbox One für die Beta. Sollte man sich das ganze Ding mal runterladen und ausprobieren. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass jemand Star Wars spielt und sagt, nee, das ist ein richtiger Bullshit. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Sucht euch ein paar Freunde, mit denen ihr es dann zusammen ausprobieren könnt. Dann macht es noch mehr Spaß. Aber definitiv eine Spielempfehlung von mir.